إلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Heute machen wir inshallah mit unserem Akida-Unterricht weiter. Und zwar geht es heute darum, dass wir haben ja jetzt über die Fitern auf der Erde gesprochen, über Mehdi, über den Dajjal und all diese Sachen. Und heute sprechen wir, bi'idhnillah, über die zehn großen Zeichen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hatte, bevor der Tag des Gerichts hereinbrechen wird. Und danach, nachdem wir damit dann fertig sind, werden wir dann über die Akhira sprechen. Das heißt, alles, was damit zu tun hat, der Tod an sich, bevor der Tod eintritt, wie die Seele von einem Gläubigen genommen wird, von einem Muslim genommen wird, dann die Bestrafung oder Belohnung im Grab und dann auch über den Tag des Gerichts an sich selbst und natürlich auch über das Paradies und das Höllenfeuer. Das heißt, heute wird nur noch eine Sitzung sein, bevor wir dann mit diesen Sachen bi'idhnillah anfangen. Und das ist wichtig, dass wir über diese Sache sprechen, über diese Zeichen von dem Tag des Gerichts. Denn, wie wir das schon öfter erwähnt haben, ist das eine Säule, ist das von einer Säule Unterpunkte, an die man glauben muss. Und das ist in dieser Säule Iman an den Tag des Gerichts natürlich. Und die Ahlus Sunnah wal Jama'ah ist sich über diese Sache einig, über diese Zeichen. Und viele Ahadith deuten darauf hin. Und warum erwähne ich das? Weil heutzutage viele Märchen durch die Gegend kursieren. Ja, viele Leute erzählen von ihrem Kopf Dinge oder lehnen viele Sachen, was Ahlus Sunnah akzeptiert hat, lehnen die das ab. Aber die Sache ist ganz einfach, wie wir das behandeln, wenn wir uns dieses Thema betrachten. Wir gucken einfach darauf, wie wir auf alle anderen Sachen im Islam gucken. Nämlich, wir gucken, was der Koran, die Sunna, uns diesbezüglich berichtet hat und was die Ahlul Ilm, das heißt die Gelehrten, über dieses Thema gesagt haben. Und wie wir schon über die Kleinzeichen vom Tag des Gerichts gesprochen haben, so sind fast alle von diesen schon eingetreten. Wir haben erwähnt, dass fast alle Kleinzeichen vom Tag des Gerichts eingetreten sind. Und die Gelehrten haben schon in der Zeit von Imam Ibn Kathir, rahimullah, gesagt, dass fast alle Zeichen eingetreten sind. Und heutzutage sagen die Gelehrten, dass, wenn man das jetzt prozentual sehen wollen würde, haben die gesagt, sind schon über 90% der Kleinzeichen eingetreten. Das heißt, die Zeit vom Tag des Gerichts ist nah. Was jetzt nah bedeutet, haben wir auch gesagt, ist relativ. Dazu können wir keine bestimmte Zeitangabe geben. Und all diejenigen, die im Fernsehen oder sonst wo auftreten und mit irgendwelchen Chiffren, Codes, irgendwelche Daten eingeben oder irgendwas sagen, wann das erscheinen wird, so hat der Prophet ﷺ diese Sache abgelehnt und er selber hat gesagt, dass das eine Sache von Ghaib ist und dass nur Allah SWT diese Sache weiß. Wie wir die Zeichen jetzt erwähnen werden, ist nicht die Reihenfolge so, wie es passieren wird. Denn über die Reihenfolge ist man sich nicht ganz im Klaren. Man weiß, dass zwar einige Sachen vor anderen passieren werden, beziehungsweise, dass wenn das eintrifft, danach kommt auf jeden Fall das und dann das. Aber was genau zuerst passiert oder zuletzt, das weiß man nicht. Und auch wenn Mehdi nicht zu diesen 10 Dingen gehört, die in dem Hadith erwähnt werden, den wir jetzt gleich erwähnen, so werden wir trotzdem das nochmal kurz ansprechen, weil er direkt mit diesen Zeichen verbunden ist. Und der Hadith, über den ich spreche, ist der, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das wurde überliefert von Hudhayfa ibn Usays, und der sagte, dass Hudhayfa ibn Asad sagte, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte: Wahrlich, die Stunde wird nicht eintreffen, bis ihr 10 Zeichen seht. Das Aufgehen der Sonne im Westen, den Rauch, das Tier, das Herauskommen von Ya'juj und Ma'juj, das Erscheinen von Isa und von Dajjal und die 3 Erdrutsche. Das sind 3 dann. Das sind dann bis jetzt 9. Und er sagte genau, einer im Westen, ein Erdrutsch im Westen, einer im Osten und einer auf der arabischen Halbinsel. Und der letzte von ihnen ist ein Feuer, das im Osten entstehen und die Menschen treiben wird. Oder die Menschen versammeln wird. Es wird die Nacht mit ihnen verbringen, wo immer sie ihre Nacht verbringen. Und es wird den Tag mit ihnen verbringen, wo immer sie ihren Mittagsschlaf halten. Und über diese Zeichen werden wir heute bei Idnillah sprechen. Über Mehdi, Al-Mehdi, haben wir einen Vortrag oder mehrere Vorträge, ich weiß es nicht mehr, gemacht. Und wir werden nur kurz noch ein paar Sachen erwähnen diesbezüglich. Auch wenn das eine Wiederholung für euch sein mag. Wie gesagt, das Erscheinen von Mehdi ist direkt verbunden mit der Erscheinung von Isa ibn Maryam und dem Dajjal. Und wir haben viel über Al-Mehdi gesprochen und wir haben gesagt, er wird genauso heißen, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam hieß. Nämlich Muhammad ibn Abdullah. Das heißt, sein Vater wird Abdullah heißen und er selber wird Muhammad heißen. Und es ist bekannt aus den Ahadith, dass er die Sunna sehr stark praktizieren wird. Und er wird die Erde mit Gerechtigkeit füllen, genauso wie sie vorher mit Ungerechtigkeit gefüllt war. Und er ist von der Abstammung von Fatima, radiallahu anha. Und es werden ihm wenige Leute den Schwur geben bei der Kaaba. Und wenn klar wird, dass er Mehdi ist und diese Nachricht sich dann verbreiten wird, werden manche Regierungen oder Staaten oder wie immer das auch in dieser Zeit heißen mag, werden auf jeden Fall manche dieser Leute, die Armeen verfügen, eine Armee schicken, um die Kaaba zu zerstören. Die werden eine Armee zur Kaaba schicken. Und die Erde unter dieser Armee wird halt so versinken und diese Armee verschlucken. Und Aisha radiallahu anha fragte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam: Wie ist es aber mit denen, die unter ihnen waren, das heißt unter diesen Armeeleuten waren, die nur für eine gute Sache ausgezogen sind? Das heißt, die hatten gar nicht richtig Ahnung, worum es überhaupt ging. Und die sind eigentlich mit einer guten Absicht dahin gegangen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sie werden nach ihren Absichten entsprechend auferweckt. Und es gibt noch viele Sachen, die man über Al-Mahdi erwähnen kann. Und wie gesagt, man kann extra Vorträge nur darüber machen. Wie auch immer, der Mahdi wird zu den Muslimen kommen, wenn die Muslime und die Christen gegen einen gemeinsamen Feind kämpfen werden. Und sie werden zusammen gegen diesen Feind kämpfen und siegen, die Muslime und die Christen zusammen. Dann wird ein Christ aufstehen und das Kreuz nehmen und wird sagen, das Kreuz hat gesiegt. Er wird sagen, das Kreuz hat gesiegt. Und ein Muslim wird aufstehen und ihn töten, dafür, dass er das gesagt hat. Danach werden sich die Christen und die Muslime trennen. Und anschließend werden sie beide gegeneinander kämpfen. Und die Christen werden sehr zahlreich sein. Das kommt aus sehr vielen Ahadith hervor. Sie werden sehr zahlreich sein. Und sie werden stark ausgerüstet sein. Und der Mehdi wird zu diesem Zeitpunkt die Muslime unterstützen. Und diese anführen. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sprach über diese muslimische, über diese islamische Armee, die der Mehdi anführen wird. Und er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, ein Drittel von dieser Armee wird fliehen, wenn sie gegen die Christen, wie sagt man, wenn sie halt vor ihnen sind, wenn sie sehen, wie viele das sind, wird ein Drittel der Muslime fliehen. Und er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, Allah subhanahu wa ta'ala wird diesen Leuten, die geflohen sind, niemals vergeben. Und der Rest wird kämpfen. Das heißt, zwei Drittel der Muslime werden gegen die Christen dann kämpfen, gegen diese Armee. Und von diesen zwei Drittel wird ein weiteres Drittel getötet. Und die werden Märtyrer sein. Und er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, sie sind die besten Märtyrer. Er sagte, sie sind die besten Märtyrer. Und ein Drittel wird siegen. Und danach werden die Muslime, was bekannt ist, gegen die Juden kämpfen. Und diese werden sich verstecken hinter allen Dingen, wo man sich verstecken kann. Hinter einem Baum, hinter einem Stein, hinter Wänden. Das kommt auch in den Ahadith hervor. Und diese Sachen werden dann sprechen. Allah subhanahu wa ta'ala wird das so machen, dass diese Dinge sprechen können und dann sagen werden, O Abdullah, komm hinter mir, hat sich ein Jude versteckt, komm und töte ihn. Und danach werden sie auch siegreich gegen die Juden sein. Und dann wird man von Ad-Dajjal hören. Und das ist das erste große Zeichen. Also ich sage jetzt nicht nach der Reihenfolge, sondern worüber wir heute sprechen. Man wird dann von Ad-Dajjal hören. Und wir haben gesagt, er ist nicht nur eine große Fitna für die Menschen, wir haben ja auch Vorträge darüber gemacht, sondern er ist die größte Fitna, die von der Zeit von Adam a.s. bis zum Tag des Gerichts, in dieser Zeit ist er die größte Fitna, die jemals auf der Erde sein wird, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch sagte. Und alle Propheten haben vor Dajjal gewarnt. Er wird mit der Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala, weil er eine Versuchung für die Menschen sein wird, er wird Regen bringen, wo Dürre herrscht. Die Leute brauchen Regen, brauchen Wasser und er wird Regen bringen, wenn sie ihm dann glauben. Und sie sagen dann zum Beispiel, ja, wir glauben an dich und er bringt dann Regen hervor. Und viele werden diesen Fitnen, diesen Versuchungen nicht standhalten. Und sie werden ihn anfangs dann auch für einen Propheten halten, wie er auch behaupten wird, und später auch für ihren Ilah, für ihren Gott werden sie ihn nehmen. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass man sich, weil wir machen diese Vorträge ja nicht zum Spaß, wir haben darüber gesprochen, dass wie kann man diesen Versuchungen standhalten. Man kann nicht von heute auf morgen erwarten, wenn man nie Islam praktiziert hat oder gar nichts mit Islam zu tun hat oder jetzt schon den Islam für Arbeit und solche Sachen lässt, ja, dass man, wenn Dajjal kommt, mit wo man richtig Sachen nötig hat, Essen und Hunger und Regen und all solche Sachen, wo man diese Sachen braucht, und dass man dann erwartet, ja, dann werde ich aber fest sein. Wenn du heute noch nicht mal wegen Arbeit fest bist. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie gesagt, und zusätzlich werden ihm, dem Dajjal, 70.000 Juden von Esbahan folgen. Und er wird viele Anhänger haben, die auch Heuchler sind oder waren. Oder Leute, die auch gar nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glaubten. Und wir haben ja auch gesagt, er wird einen Gläubigen, er wird einmal die Macht haben, jemanden aufzuerwecken, mit Allahs Erlaubnis. Diese anderen, die auferweckt werden, sind nur von Jinn, von Shayatin, die sich in diese Gestalt verwandeln. Zum Beispiel, wenn einer sagt, er wird ja zu den Menschen sagen, wenn ich deine Mutter und deinen Vater zum Leben erwecke, wirst du mir glauben. Dann werden die sagen, Subhanallah, das kann nur Allah. Ja, ich werde dir glauben. Und dann kommen Shayatin, die sich in diese Gestalt verwandeln. Und dann werden sie ihm folgen. Aber einmal wird er wirklich die Erlaubnis haben von Allah subhanahu wa ta'ala, einen zu töten und diesen wieder aufzuerwecken. Und darüber haben wir gesprochen. Er wird ihn töten vor allen Leuten und er wird ihn auferwecken und dann wird er sagen, und glaubst du mir jetzt, dass ich dein Gott bin? Und dann wird er sagen, jetzt bin ich erst richtig fest davon überzeugt, dass du Ad-Dajjal bist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns genau davon berichtet hat. Uns genau davon berichtet hat, und dann wird er diesen Gläubigen nehmen und ihn ins Feuer schmeißen, das er mit sich hat. Aber das ist in Wirklichkeit ein Fluss von Jannah. Und in den Augen von den Anhängern von Dajjal, und in den Augen von den Anhängern von Dajjal hat Dajjal gesiegt, weil er ihn ins Feuer geschmissen hat. Aber in Wirklichkeit ist er in einem Fluss von Jannah. Und während Dajjal unter den Menschen ist, wird Isa a.s. herabsteigen bei dem weißen Minarett in Damaskus. Das ist das zweite Zeichen, worüber wir jetzt sprechen. Und Isa a.s. ist der Einzige, der die Erlaubnis hat, Dajjal zu töten. Und er wird ihn auch töten. Und danach werden, und wir haben viel auch über Isa a.s. gesprochen, dass wenn er da sein wird, dass er das Kreuz zerstören wird, dass er das Schwein töten wird, dass er die Jizya abschaffen wird, weil dort keine Jizya mehr benötigt sein wird. Und dass sein Atem, wenn er atmet, dass sein Atem so weit reicht, also dass er erstmal Derjenige, der seinen Atem riecht von den Ungläubigen, wird sofort sterben. Und sein Atem reicht so weit, wie er blicken kann. Und dann, nachdem Dajjal tot ist, werden Ya'juj und Ma'juj erscheinen. Und das ist das dritte Zeichen, worüber wir jetzt sprechen. Und sie werden freigelassen, denn, warum sagen wir freigelassen? Weil sie jetzt zurzeit eingesperrt sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten, wo sie sind. Aber sie sind hier auf der Erde, nur wir wissen nicht, wo sie sind. Und sie sind von den Nachkommen, sie sind von den Nachkommen von Adam, a.s. Und sie sind so viele und so zahlreich, dass sich ihnen keiner entgegenstellen kann. Keiner wird sich ihnen entgegenstellen können. Und sie werden viel Unheil auf der Erde anrichten. Und sie werden alles, was vor ihnen ist, essen und trinken, wie das auch in den Überlieferungen kommt, Seen austrinken oder Flüsse wegtrinken. Und dort werden dann die späteren von ihnen, die dann dort vorbeigehen, sagen, hier war mal ein See. Das zeigt, wie viele sie sind. Und sie werden versuchen, alle Menschen, die vor ihnen sind, zu töten. Egal ob Muslime oder Kuffar. Und wenn Isa a.s. und die Muslime dies sehen oder davon erfahren, dann werden sie einsehen, dass sie nicht gegen sie kämpfen können, weil sie einfach so viele sind. Sie können nicht gegen sie kämpfen. Und wie wir das schon auch erwähnten in den Vorträgen, dann werden sie auf einen Berg fliehen. Sie werden auf einen Berg fliehen mit Isa a.s. und dort werden sie Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala machen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dann eine Art Würmer schicken. Und diese Würmer werden diese beiden Völker komplett aufessen und keiner wird von ihnen übrig bleiben. Und wir haben gesagt, wie viele sie sind, dass die Menschen, nachdem sie tot sind, gibt es Überlieferung, wo sie die Schilder und Pfeile und Bögen von ihnen verbrennen und das 7 Jahre dauert. So viele sind sie auf der Erde gewesen. Und viele Menschen glauben nicht an diese Dinge. Glauben nicht an diese Dinge, weil sie nicht im Koran explizit erwähnt werden. Ich kenne viele Muslime, die sich dem Islam zuschreiben, die in dieser Sache Ta'wil machen, die das komplett falsch interpretieren oder sagen, der und der hat gesagt, das ist nicht so. Dann sagen wir, okay, was ist mit diesem Zeichen? Das ist das vierte, worüber wir jetzt sprechen, das Tier, Ad-Daba. Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt. Ja, wenn du nicht an diese Sachen glaubst, okay, was ist damit? Weil viele leugnen auch diese Sache. Weil das wird explizit im Koran erwähnt. In Sure 27, Vers 82. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn das Wort über sie fällig wird, oder in anderen Übersetzungen, und wenn der Befehl über sie kommt, bringen wir ihnen ein Tier aus der Erde hervor, das zu ihnen spricht. Dies, weil die Menschen von unseren Zeichen nicht überzeugt sind. Und es gibt viele, viele Ahadith, die über dieses Tier berichten. Ad-Daba. Und es wird am Ende der Zeit auftauchen, wenn alles verdorben ist. Wenn die Menschen die Gebote, die Allah subhanahu wa ta'ala aufgestellt hat, wenn sie diese nicht mehr einhalten und wenn die Menschen korrupt geworden sind. Und ich frage euch und mich selbst, das heißt jetzt nicht, ich sage, morgen wird das sein, aber ich frage euch selbst, ist nicht diese Zeit schon eingetroffen, wo die Menschen die Gebote Allahs nicht mehr einhalten und wo die Menschen korrupt geworden sind? Und wenn man sogar korrupt ist, wenn man sogar betrügt beim Handeln oder so, man nennt das sogar nicht mehr heute korrupt, man nennt das, guck mal, der ist schlau, der hat dem abgezogen oder den Staat hat er da was vertuscht und solche Sachen. Und wir werden ein paar Ahadith erwähnen, die über Ad-Daba sprechen. Zunächst einmal wird in dem Tafsir, wird in der Ayah gesagt, das zu ihnen spricht, also das Tier, das zu ihnen spricht. Das heißt, was damit gemeint ist, gucken wir uns an. Und zwar sagen Ibn Abbas, radiallahu anhu, Al-Hasan und Al-Qatada, sagten, spricht zu ihnen, bedeutet, dass es sie verbal anspricht. Ibn Jarir ist der Meinung, dass das Tier zu ihnen sprechen wird, indem es sagt, dass die Menschen nicht an unsere Zeichen glaubten. Das heißt, an die Offenbarung des Islams. Ibn Jarir berichtete diese Ansicht von Atta und Ali. Doch dies ist nicht sicher und erfordert weitere Untersuchung. Es wird aber auch von Ibn Abbas radiallahu anhu berichtet, dass zu ihnen spricht bedeutet, also dieses zu ihnen spricht bedeutet, dass es Kafir auf die Stirn eines Ungläubigen und Mu'min auf die Stirn eines Gläubigen schreibt, dass dieses Tier das machen wird. Und es wird ebenso von Ibn Abbas überliefert, dass spricht zu ihnen beides bedeutet, nämlich, dass es sie verbal anspricht, dass das Tier halt richtig verbal anspricht und auf ihre Tier und auf ihre Stirn diese Sachen schreibt. Und diese letzte Ansicht ist in Übereinstimmung mit beiden Sichtweisen und sie ist stark, gut und sie verbindet beide Sichtweisen auf eine angemessene Weise und Allah weiß es am besten. Und wir werden inshallah sehen, wie dieses Tier das machen wird, das heißt zu ihnen sprechen oder das auf die Stirn schreiben. Aber zunächst möchte ich noch einen weiteren Hadith erwähnen von Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, der überliefert, dass er sagte: Ich hörte den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam sagen, das erste der Zeichen, das eintreffen wird, ist das Aufgehen der Sonne im Westen und das Hervorkommen des Tieres vor den Menschen am Morgen. Wenn eines der beiden eintrifft, wird das andere kurz darauf folgen. Die Gelehrten sagen, mit dem ersten Zeichen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das erste Zeichen, was eintrifft, ist das Aufgehen der Sonne. Hier ist gemeint, das erste außergewöhnliche Zeichen, haben die Ahlul Ilm gesagt. Weil es gibt andere Hadiths, die sagen, die 10 Zeichen sind das und das. Und die Gelehrten versuchen, was augenscheinlich im Widerspruch ist, zu verbinden. Weil es gibt keinen Widerspruch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie sagten, das erste außergewöhnliche Zeichen ist das. Denn sie sagten, Dajjal und Isa a.s. und Ya'juj und Ma'juj, das wird alles vorher passieren. Und dies sind alles zum Beispiel von den Kindern von Adam a.s. Die sehen noch, sagen wir mal, der Norm entsprechend, auch wenn Dajjal komisch aussieht oder eine seltsame Gestalt hat, erkennt man ihn noch als Mensch. Aber das wird etwas, was außerhalb der Norm ist, was total außergewöhnlich ist. Also die anderen Sachen sind auch außergewöhnlich, aber das ist nochmal eine Stufe außergewöhnlicher. Denn Ad-Daba, das Tier, wird eine seltsame Erscheinung haben und wird die Menschen kennzeichnen von Mu'min und Kufr. Das heißt, von Iman und Kufr wird es die kennzeichnen. Und wie das Tier beschrieben ist, werden wir sehen, dass es sehr komisch aussieht. Oder seltsam, sagen wir seltsam, besser. Ibn Jurayj berichtete, dass Abu al-Zubayr das Tier beschrieb und sagte, der Kopf ist der eines Ochsen. Sein Auge ist das eines Schweins. Sein Ohr ist das eines Elefanten. Sein Horn ist das eines Steinbocks. Sein Nacken ist der Nacken eines Strauses. Seine Brust ist die Brust eines Löwen. Seine Farbe ist die Farbe eines Leoparden. Seine Taille ist die Taille einer Katze. Sein Schwanz ist der Schwanz eines Widders und seine Beine sind die Beine eines Kamels. Zwischen den Gelenken, ist eine Entfernung von 12 Armspannweiten. Das heißt, es ist sehr groß, das Tier. Sehr groß. 12, nur zwischen den Gelenken, nicht das Tier komplett. Zwischen den Gelenken ist eine Entfernung von 12 Armspannweiten. Es wird herauskommen und den Stab von Musa und den Ring von Suleiman bei sich haben. Mit dem Stab von Musa wird es auf das Gesicht eines jeden Muslims einen weißen Punkt machen. Der Punkt breitet sich aus, bis das gesamte Gesicht weiß wird. Und mit dem Ring von Suleiman wird es einen schwarzen Punkt auf dem Gesicht eines jeden Ungläubigen malen. Dieser Punkt wird sich ausbreiten, bis das gesamte Gesicht schwarz sein wird. Die Menschen, das wird so klar sein, wer Mu'min und Kafir ist, wie stark wird das sein? Die Menschen werden auf dem Marktplatz handeln und einige werden sagen, wie viel kostet das? Wie viel kostet dies, o Mu'min, o Gläubiger? Wie viel kostet dies, o ja Kafir, o Ungläubiger? So deutlich wird die Unterscheidung zwischen Gläubigen und einem Ungläubigen sein. dass die Menschen eines Hauses an ihrem Tisch sitzen und sie wissen werden, wer von ihnen ein Gläubiger und wer ein Ungläubiger ist. Im Gesicht werden sie das erkennen. Dann wird das Tier zu ihnen sagen, O so und so, erfreue dich, denn du bist von den Bewohnern des Paradieses. Und es wird auch sagen, O so und so, du bist von den Bewohnern des Feuers. Und dies ist die Aussage von Allah, und wenn das Wort oder der Befehl über sie fällig wird, bringen wir ihnen ein Tier aus der Erde hervor, das zu ihnen spricht, dies, weil die Menschen von unseren Zeichen nicht überzeugt sind. Und schaut euch mal an, wie dieses Tier, wie groß das ist, wie seltsam das aussieht, wenn man das nur malen würde jetzt, auch wenn Malen verboten ist, aber wenn man das sich bildlich vorstellt, Ohr eines Elefanten, Taille einer Katze, Farbe eines Leoparden, Brust eines Löwen und riesengroß, und das spricht zu den Menschen. Natürlich, diese Menschen werden Angst haben und es wird sofort kennzeichnen, wer Mu'min und wer Kafir ist. Und die Menschen werden unter sich sein und man guckt in die Runde und man weiß, wer ein Mu'min und wer ein Kafir ist. Man geht auf der Straße und es kommen weiße Gesichter, schwarze Gesichter und man weiß, Mu'min, Kafir, Mu'min, Kafir. So klar wird das sein am Ende dieser Zeit. Wenn wir dies erleben sollten, möge Allah SWT uns von den Mu'minun machen. Und eines der größten Zeichen, ist das Aufgehen der Sonne im Westen. Das ist unser fünfter Punkt, über den wir sprechen, das fünfte Zeichen. Ist das Aufgehen der Sonne im Westen. Und subhanallah, stellt euch das mal vor, Tag ein, Tag aus, auch wenn wir das nicht vielleicht beobachten, wenn wir vielleicht noch nie mit unserer Frau für einen Sonnenaufgang aufgestanden sind, aber wir wissen, die Sonne kommt aus dem Osten. Wir wissen das. Und auch, wenn du nicht glaubst, steh auf und guck es dir an. Die Sonne kommt aus dem Osten. Und stell dir vor, eines Tages werden die Menschen warten, wie wir aus den Hadith sehen werden, die Menschen werden warten, dass die Sonne kommt, und sie kommt nicht. Und sie werden warten, und dann kommt die Sonne vom Westen. Und das ist eines der größten Zeichen. Warum? Weil auch aus den Hadith hervorgeht, das, was ich natürlich sage, sagen die Ahlul Ilm, dass die Menschen sofort alle versuchen werden zu glauben. Aber wir werden sehen, was dieser Glaube ihnen dann nützt. Bis dahin ist das Schicht, also mit der Glaubensannahme. Ne? Dazu kommen wir jetzt. Das wird jetzt ganz gleich, inshallah, gleich ganz klar. Geht die dann öfter von der Seite auf oder nur einen Tag? Allahu alam. Aber wie ich weiß, wie ich das verstanden habe aus den Ahadith, dass es von da an dann anders sein wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Surah 6, Vers 158: Erwarten Sie etwas anderes, als dass die Engel zu Ihnen kommen oder dass dein Herr kommt oder dass etwas von den Zeichen deines Herrn kommt? Damit ist gemeint, Allah subhanahu wa ta'ala spricht diejenigen an, die nicht glauben wollen. Was wollen die? Wollen die, dass die Engel zu Ihnen kommen oder dass Allah selber Ihnen kommt und sich zeigt, dass sie dann glauben? An dem Tag, da etwas von den Zeichen deines Herrn kommt, nützt einer Seele ihr Glaube nicht, wenn sie nicht schon zuvor geglaubt oder in ihrem Glauben Gutes erworben hat. Sag, wartet ab, wir warten ebenfalls ab. Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier klar und deutlich, und das kommt auch aus den Ahadith hervor, wer dann nicht geglaubt hat, wenn diese Zeichen, und das bezieht sich auf den Aufgang der Sonne vom Westen, weil die Hadith im Tafsir wird das erklärt, wer da nicht schon vorher geglaubt hat, dem nützt sein Glaube ab dann nichts mehr. Und wir lesen, bei der Diskussion des Tafsirs, dieses Verses, überlieferte Bukhari von Abu Huraira, radiallahu anhu, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, die Stunde wird nicht eintreffen, bis die Sonne im Westen aufgeht. Wenn die Menschen sie sehen werden, werden alle darauf, damit ist gemeint auf der Erde, werden alle auf der Erde glauben. Die Menschen sehen, alle werden glauben, alle. Aber wird nicht mehr allen das nützen. Dazu kommen wir jetzt. Nur die, bis sie dahin geglaubt haben. Und dies ist die Zeit, wenn einer Seele ihr Glaube nicht nützt. Wenn sie nicht schon zuvor geglaubt oder in ihrem Glauben Gutes erworben hat. Das heißt, wenn sie dann Taube machen, wenn sie dann Reue machen, nützt das nichts. Und in einem anderen Hadith, Abu Huraira berichtete, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, die Stunde wird nicht eintreffen, bis die Sonne im Westen aufgeht. Wenn sie im Westen aufgeht und die Menschen es sehen werden, werden sie alle glauben. Und dies ist, wenn einer Seele ihr Glauben nicht nützt, wenn sie nicht schon zuvor geglaubt oder in ihrem Glauben Gutes erworben hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam rezitierte dann den oben genannten Vers danach, nach dem Hadith. Und wie das genau, beziehungsweise um noch detaillierter darauf einzugehen, erwähnen wir noch ein Hadith. Wie detailliert das dort beschrieben wird. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns alles erklärt, was wir brauchen, um zu glauben. Mehr müssen wir nicht wissen. Das, was er den Sahaba berichtet hat, reicht auch für uns. Aber zuerst, bevor wir in dieses Detail gehen, möchte ich euch auch diesen Hadith sagen, dass wir alle hier sind, um uns gegenseitig zu ermahnen. Und ich an erster Stelle, wenn ich das vorbereite, ich ermahne an erster Stelle mich selbst. Dass wir, bi'idhnillah, gute Taten machen sollen. Warum? Weil die Sahaba schon gesagt haben, macht gute Taten. Und die waren die Besten. Und die haben schon, wo der Prophet gestorben ist, hatten die manchmal Befürchtung, dass der Tag des Gerichts hereinbricht. Und das werden wir gleich auch noch sehen. Und Abu Huraira überlieferte, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, beeilt euch, gute Taten vor 6 Dingen zu verrichten. Das heißt, er hat gesagt, macht gute Taten, bevor diese 6 Sachen passieren. Macht gute Taten, bevor diese 6 Sachen passieren. Und von diesen 6 Angelegenheiten nannte er, sallallahu alaihi wasallam, das Aufgehen der Sonne im Westen, den Rauch, das Biest und andere Dinge, die wir auch bereits erwähnt haben. Jetzt zu dem detaillierten Vorgang, wie das sein wird mit der Sonne. Abu Dharr, radiallahu anhu, sagte, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte zu mir, weißt du, wo die Sonne hingeht, wenn sie untergeht? Das heißt, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte das zu Abu Dharr. Er sagte, weißt du, wo die Sonne hingeht, wenn sie untergeht? Ich sagte, nein. Er sagte, sie geht und wirft sich dann unter dem Thron, unter dem Arsch, nieder. Und schaut mal, wie groß der Thron von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Die Sonne unter dem Thron von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie viel Millionen Mal passt die Erde in die Sonne rein? Sie geht und wirft sich dann unter dem Arsch nieder. Dann bittet sie um Erlaubnis, im Osten aufgehen zu dürfen. Das heißt, in ihrem normalen Aufgangsort. Die Zeit rückt nahe, sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, die Zeit rückt nahe, wenn zu ihr gesagt wird, kehre zurück, von wo du gekommen bist. Das heißt, die ist ja vom Westen gekommen und zu ihr wird gesagt, kehre zurück, von wo du gekommen bist. Gehe im Westen auf. Und dies ist, wenn einer Seele ihr Glaube nichts nützen wird, wenn sie nicht schon zuvor geglaubt oder in ihrem Glauben Gutes erworben hat. Und das ist überliefert bei Bukhari und Muslim. Das heißt, über die Authentizität von diesem Hadith müssen wir nicht nachdenken. Es wird zu der Sonne gesagt werden, von Allah subhanahu wa ta'ala, gehe zurück, von wo du hergekommen bist. Und die Menschen werden gucken und verschreckt sein, warum der Morgen nicht kommt. Ja? Hudhaifa sagte, radiallahu anhu, ich fragte den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, was ist das Zeichen bezüglich des Aufgehens der Sonne im Westen? Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, die Nacht wird verlängert, bis sie die Länge von 2 Nächten haben wird. Das heißt, die Nacht wird so lang gemacht, sodass sie die Länge von 2 Nächten haben wird. Diejenigen, die in ihr beten werden, werden es bemerken. Diejenigen, die in ihr beten werden, werden es bemerken. Sie werden bezüglich ihrer Anbetung in ihr so verfahren, wie sie es für gewöhnlich taten. Die Sterne werden nicht gesehen. Die Sonne wird die Nacht an ihrem Platz verbringen. Sie werden schlafen und sie werden aufwachen und beten. Dann werden sie wieder schlafen, wonach sie aufwachen werden und aufstehen. Die Nacht wird verlängert und die Menschen werden aufgeschreckt sein, weil sie nicht den Morgen erblicken. Subhanallah, stellt euch das mal vor. Die Menschen, du gehst normalerweise, stehst auf, dann in Winterzeit wird es schnell hell oder beziehungsweise ist noch dunkel, dann weißt du ungefähr, wann es hell wird. Und du wartest und wartest, aber es kommt der Morgen nicht. Und die Menschen werden verschreckt sein, weil sie nicht den Morgen erblicken. Während sie warten, dass die Sonne im Osten aufgeht, wird sie im Westen aufgehen. Wenn die Menschen dies sehen werden, werden sie glauben. Doch keiner Seele wird es nützen zu glauben, wenn sie nicht zuvor geglaubt haben. Und in einem anderen Hadith lesen wir, eines Tages sagte Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu zu denjenigen, die bei ihm saßen, erklärt mir, was mit diesem Vers gemeint ist. Und der Vers ist in Surat al-Kahf, Vers 86, er fand sie in einem Quell von schlammigem Wasser untergehen. Sie sagten, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er sagte, wenn sie untergeht, die Sonne, wirft sie sich vor ihm nieder, preist ihn, dann ist sie unter seinem Thron. Wenn die Zeit zum Aufgehen kommt, wirft sie sich vor ihm nieder, preist ihn und verherrlicht ihn. Dann bittet sie um Erlaubnis. Jeden Tag bittet sie um Erlaubnis, im Osten aufzugehen. Was den Tag angeht, der zurückgehalten wird, so wird sie sich an ihm, vor ihm niederwerfen, das heißt vor Allah subhanahu wa ta'ala, ihn, Allah, preisen und ihn verherrlichen. Dann wird sie ihn um Erlaubnis bitten und es wird zu ihr gesagt, komm und du wirst für die Dauer von 2 Tagen zurückgehalten. Das heißt, sie bleibt dort stehen. Sie wird sich nicht bewegen. Diejenigen, die den Tahajjud, das freiwillige Nachtgebet, verrichten, werden aufgeschreckt sein. Ein Mann wird seinen Nachbarn in dieser Nacht zurufen, oh so und so, was passiert heute Nacht? Ja, die Menschen werden verwundert sein und er wird sagen, was ist los heute? Was ist, wo ist, warum geht nicht alles normal vonstatten? Er wird sagen, oh so und so, was passiert heute Nacht? Ich habe geschlafen, bis ich zufriedengestellt war. Das bedeutet, des Schlafes überdrüssig. Das heißt, bis ich aufgewacht bin. Und ich habe gebetet, bis ich erschöpft war. Dann wird zu ihr, der Sonne, gesagt, gehe an dem Ort deines Untergangs auf. Und dies ist der Tag, an dem es keiner Seele etwas nützen wird, zu glauben, wenn sie nicht schon zuvor geglaubt haben. Und das ist eines der Zeichen, der größten Zeichen, die wir heute erwähnen. Alle Zeichen sind natürlich sehr stark und groß, aber stellt euch vor, dieses große Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala, die Sonne, eins der größten Geschöpfe, was wir kennen, was wir die Menschen, also was wir sehen können, und verhält sich jeden Tag nach Sunnatullah, so wie Allah subhanahu wa ta'ala das erschaffen hat, normal, sagen wir mal, wie das für uns normal ist, und eines Tages wird es so sein, dass das halt umgedreht wird und dass sie im Westen aufgeht. Und dann werden alle Menschen glauben, doch dann wird schon der Glaube ihnen nichts mehr nützen. Denjenigen, außer denjenigen, die auch schon vorher geglaubt haben. Ein weiteres Zeichen ist der Rauch. Der Rauch, der vor dem jüngsten Tag erscheinen wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah An'am, Vers 10 und 11, so erwarte den Tag, an dem der Himmel deutlichen Rauch hervorbringt, der die Menschen überdecken wird. Das ist eine schmerzhafte Strafe. Dieser Rauch wird die Menschen umhüllen und er wird die Menschen verängstigen und er wird sie voll und ganz umhüllen. Und aus einer Überlieferung geht hervor, ich habe jetzt leider den Namen nicht aufgeschrieben, aber ich habe es heute gelesen, ich meine, es war Abdullah ibn Abbas oder Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, als er eine Sternschnuppe gesehen hat, eine, aber so mit einem längeren Schwanz, sage ich mal, ihr wisst, was ich meine bei der Sternschnuppe, mit einem längeren Schweif, barakallahu fik, so hat er die ganze Nacht nicht schlafen können. Die ganze Nacht konnte er nicht schlafen. Und sie haben ihn am nächsten Tag gefragt, warum, was ist passiert, warum konntest du nicht schlafen? Und so hat er gesagt, ich dachte, der Rauch kommt, worüber der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns erwähnt hat. So fest waren die Sahaba in ihrem Glauben. Und sie haben das nicht gesehen, ach, Tag des Gerichts, erstmal sollen die 10 Zeichen kommen und dann irgendwann kommt schon der Tag des Gerichts. Sie haben damit immer gerechnet und den Tod immer vor Augen gehabt. Und deswegen sind sie nicht nur die beste Generation, deswegen haben sie auch den Iman nach außen so praktiziert, weil sie immer diese Sache im Herzen hatten. Dann die nächsten Zeichen sind 3 Zeichen auf einmal, die wir jetzt behandeln. Das heißt 7 bis 9, die 3 Erdrutsche. Es wird 3 große Erdrutsche Erdrutsche geben, oder die werden stattfinden am Ende der Zeit. Und einer wird im Osten sein, und einer im Westen, und einer auf der arabischen Halbinsel. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns auch berichtete. Und es gab ja auch schon viele Erdrutsche von der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam bis heute, gab es schon viele Erdrutsche. Aber wie die Gelehrten sagen, sind diese nicht die, auf die sich die Hadithe oder die Ahadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam beziehen. Denn diese Erdrutsche, welche von den Zeichen der Stunde sind, sie werden sehr groß sein und eine große Fläche abdecken. Sodass wirklich, wenn man das jetzt von oben vielleicht betrachten würde, um das so auszudrücken, wenn man ein sehr großes Gebiet wird verschluckt werden. Im Osten, im Westen und auf der arabischen Halbinsel. Und dann wird es noch ein Zeichen geben, und zwar ist das letzte Zeichen, das Feuer, welches am Ende der Zeit erscheinen wird. Und damit ist nicht das Höllenfeuer gemeint, sondern es wird ein Feuer am Ende der Zeit erscheinen und die Menschen zu ihrem Versammlungsort, zu ihrem Versammlungsplatz treiben. In einem Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass das Feuer aus Jemen kommen wird. In einem anderen sagte er aus Adan. Und in einem anderen Hadith sagte er sallallahu alaihi wasallam, dass das Feuer die Menschen von Osten nach Westen treiben wird. Dass das Feuer die Menschen treiben wird. Und das Feuer wird die Menschen zu diesem Platz zusammentreiben. Und wann immer die Menschen sich ausruhen wollen oder Rast machen wollen, so wird das Feuer bei ihnen sein und stehen bleiben. Egal ob es Tag oder Nacht ist. Das Feuer wird Tag und Nacht sie begleiten, bis sie an ihrem Versammlungsort sich versammelt haben. Und dies geht aus der Überlieferung von Abu Huraira radiallahu anhu hervor. Und nachdem die Menschen so versammelt werden, wird Allah subhanahu wa ta'ala einen angenehmen Wind schicken, der die Seelen aller Gläubigen, egal ob Mann oder Frau, hinwegnehmen wird. Und dann bleiben nur noch die Ungläubigen und die Kuffar auf der Erde. Und die, die dann auf der Erde bleiben, sind die schlechtesten aller Menschen. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in mehreren Ahadith erwähnt. Und dann wird der Tag des Gerichts selbst eintreffen. Und was noch vor dem Tag des Gerichts passiert, was wir vielleicht nicht erwähnt haben, ist, dass die Kaaba zerstört wird. Dass die Kaaba zerstört werden wird von einem Äthiopier und sein Name ist Dhul Es-Suwaiqatayn. Und was noch eine sehr schwere Sache für uns Muslime ist, der Koran, der Mushaf, wird auf der ganzen Erde weggenommen werden. Sowohl von den Herzen wird er weggenommen, als auch in den Kopien, in den Büchern, die wir haben. Und das wird in einer einzigen Nacht, wird das in einer einzigen Nacht geschehen. Es wird von Abdullah ibn Mas'ud überliefert, der sagte, etwas wird kommen und den Koran in einer Nacht wegnehmen und nicht eine einzige Aya wird übrig bleiben. Weder in dem Mushaf noch in den Herzen von irgendeiner Person. Außer, dass es weggenommen wird. Ad-Darimi berichtete mit einem anderen Sahih-Kette, dass Abdullah ibn Mas'ud sagte, rezitiert den Koran viel, bevor er weggenommen wird. Sie sagten, diese Mushaf, werden weggenommen werden. Dann haben sie gesagt, was ist mit dem, was in den Herzen der Männer ist? Damit meinten sie, was auswendig in den, was sie halt auswendig haben. Er, Abdullah ibn Mas'ud, sagte, radiallahu anhu, etwas wird kommen und es in einer Nacht hinwegnehmen. Und am Morgen werden sie ohne es aufwachen. Das heißt, du kanntest vielleicht Surat al-Baqarah und das und das und du stehst auf und du weißt nichts mehr davon. Und sie werden sogar diesen Satz La ilaha illallah werden sie vergessen. Sogar diesen Satz werden sie vergessen. Und sie werden damit wieder anfangen, die Aussagen und die Gedichte der Jahiliya zu rezitieren. Und das ist es, und das ist dann, wenn das Wort gegen sie vollbracht wird. Das heißt, wenn der Befehl dann vom Tag des Gerichts eintreffen wird. Und somit haben wir die 10 Zeichen behandelt. Und wie gesagt, das soll nicht nur eine Gute-Nacht-Geschichte sein, sondern wir sollen uns das zu Herzen nehmen, dass wir, inshallah, gute Taten vollrichten, bevor diese 6 Dinge passieren oder bevor das über uns eintrifft. Weil wenn der Tod über uns hereinbricht, und das kann jederzeit passieren, so ist das schon, wie die Gelehrten noch sagen, wie die Ahlul Ilm sagten, das ist dann unser Tag des Gerichts. Barakallahu. Subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.